will nen Cowboy als Mann. Ich will nen Cowboy als Mann. Dabei kommt's mir gar nicht auf das Schießen an, denn ich weiß, dass so ein Cowboy küssen kann. Ich will nen Cowboy als Mann. Mama sagt, nun wird es Zeit, du brauchst nen Mann, und zwar noch heut. Nimm gleich den von nebenan, denn der ist bei der Bundesbahn. Da rief ich, no, no, no, no, no, mit dem würd ich des Lebens nicht mehr froh. Aber warum denn nicht, Kind, hast du doch deine Sicherheit. Denk doch mal an die schöne Pension bei der Bundesbahn. Was willst du eigentlich? Ich will nen Ich will nen Cowboy als Mann. Dabei kommt's mir gar nicht auf das Schießen an, denn ich weiß, dass so ein Cowboy küssen kann. Ich will nen Cowboy als Mann. Papa meint, ich wär sehr schön. Ich hätt Figur von der Lorraine. Vom Film kommt dann, der würde dann mein Ehemann. Da rief ich, no, no, no, no, no, mit dem würd ich des Lebens nicht mehr froh. Also ich versteh doch nicht, warum nimmst du nicht den Film Fritzen? Sollst du doch mal besser haben als dein Vater. Was willst du eigentlich? Ich will nen Cowboy als Mann. Ich will nen Cowboy. Schießen an, denn ich weiß, dass so ein Cowboy küssen kann. Ich will nen Cowboy.